Ein zweites Beispiel, das für unser Thema von weit wichtigerer Bedeutung ist, führen wir die Fabelfürstenreihe der sogenannten österreichischen Chronik an. Diese Chronik, die im Jahre 1394 in Wien entstanden ist, enthält als kurioses Stück eine lange Reihe von erdichteten österreichischen Herrschern. Der Leser stelle sich vor, im Jahre 859 nach der Sintflut an lässt der Wiener Fabelerfinder über die gewaltige Zeitspanne von 2975 Jahren insgesamt 81 erdichtete Herrschaften das Land Österreich regieren. Gewiss keine kleine Arbeit für die Fantasie des Fälschers. Bei der Schilderung der Regierung eines solchen erdichteten Herrschers ist ein festes Verfahren angewandt. Zuerst werden Namen und Titel des Regenten und das Landeswappen erwähnt, beziehungsweise dieses, wenn es neu ist, beschrieben. Hierauf erfahren wir die Herkunft und Namen der natürlich ebenfalls erdichteten Fürstin und das Erbwappen ihres Vaters. Sodann wird die Regierungszeit des Herrschers und die Sterbezeit seines Weibes wie für Jahre vor und nach dem Tode des Mannes genannt. Zum Schluss erfahren wir vom Begräbnisort und den Nachkommen des Regentenpaars. Unser Fabulist belegte das Land 14 Mal mit erfundenen Namen, so nannte er sein Fabel Österreich anfangs Judeo-Sapta und dann Aratim, weiter Sauritz, Sanas, Panauz, Tantamo, Mitanavats und so weiter. Der letzte Name vor den deutschen Bezeichnungen Osterland und Österreich lautet Avara. Der Fälscher ließ den Verlauf der Dinge in seinem Fabelland nach einem Plane vor sich gehen. Wir können bei den Landesnamen eine heidnisch-jüdische vorzeitliche Epoche, eine römische, eine kurze avarische und endlich eine deutsche Zeitspanne feststellen. Das gleiche Verfahren können wir bei den erfundenen Personennamen bemerken, die anfangs gleichfalls hebräischen Klang haben. Aber der oder die Fälscher brauchten für seinen langen Zeitraum über 200 Namen, die erfunden werden mussten. Da half er sich nun durch mechanische Buchstabenverschiebung. Es lassen sich förmliche Tauschreihen feststellen. Man vergleiche etwa die Gruppen Saptan, Laptan, Reptan, Liptan, Ripan, Fultan, Sultan, Piltan, Rattan, Rantan, Rettan, Tantan, Tatan, Tanton. Um das dürre Schema der 81 Herrschaften lebendiger und historisch echt anmutender zu gestalten, lässt der Fälscher das Land nach verschiedenem Recht vererben und lässt auch sein Fabelland mehrere Male teilen. Aber dem rührigen Märchenerzähler passieren einige Schnitzer. Dass man einen verstorbenen Sohn hinterlassen kann und hierauf noch eine Tochter bekommt, zumal die Mutter ein halbes Jahr vor dem Vater stirbt, wie das in der 42. Herrschaft geschieht, ist eine physiologische Ungeheuerlichkeit. Schon vorher ist Piltan, der Sohn von Saland und Rachaim, vor Vater und Mutter gestorben und Leid bei ihm in 30 begraben, während Saland oberhalb Nussdorf und Rachaim vor Werdenfohr ihre Ruhestätte finden. Diese beiden Beispiele sind nur herangezogen, um zu zeigen, wenn schon einzelne alleinstehende Fälscher lange Geschichten ganzer Länder erfinden können, so wird eine planmäßige Verfälschung der deutschen Geschichte des Mittelalters durch eine bestorganisierte und weit verbreitete, mit allen notwendigen Hilfsmitteln ausgestattete Gesellschaft durchaus nicht so schwer sein. Wenn diese Gesellschaft einen solchen Plan fasste, so war sie auch in der Lage, ihn zu verwirklichen. Nun könnte man entgegnen, die Urkundenforschung hat zwar unzählige lokale Fälschungsfälle, sie hat auch einige regionale Aktionen aufgedeckt, aber von einer universalen Fälschungsaktion hat sie noch niemals etwas bemerken können. Ganz recht. Der Ton liegt hier auf »hat das nicht können«. Mit ihren Methoden, die auf dem lokalen Maßstab zugeschnitten sind und die schon bei regionalen Fällen größeren Maßes als der erwähnten Weichenauer schwierig zu handhaben sind, können die Diplomatiker auch unmöglich das Vorliegen einer universalen Aktion feststellen. Dabei stoßen sie in ihren Arbeiten täglich auf die vielen Spuren dieser universalen Aktion. Sie liegen so zahlreich und so offenkundig da, dass man sich verwundert fragen muss, wie es möglich sei, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Fünftes Kapitel. Die mittelalterlichen Fälschungen stammen nicht von praktischen Fälschern her. Im vorigen Kapitel haben wir einen Satz von Breslau angeführt, in dem er in prägnanter Weise das Fundament aller heutigen Urkundenforschung, die von Sickel eingeführte Schriftvergleichung, zum Ausdruck bringt. Dieser Satz stammt aus der ersten Auflage seiner Urkundenlehre. Als 1912 die zweite Auflage des Buches erschien, hatte der Satz ein wenig sein Aussehen verändert. Er brachte einschränkende Klauseln und lautet nunmehr in seiner zweiten Hälfte: Da die Annahme, sie könnten von demselben Fälscher herrühren, im Allgemeinen und abgesehen von wenigen, besonders zu erklärenden Ausnahmefällen, als ausgeschlossen angesehen werden kann. Breslau gesteht also jetzt ein, dass die Sickelsche Fundamentalregel, welche besagt, Schriftgleichheit mehrerer Urkunden desselben Ausstellers für verschiedene, unabhängige Empfänger beweist die originale Entstehung in der Kanzlei, Ausnahmen erleiden kann und ja auch schon tatsächlich erlitten hat. Breslau selbst erwähnt drei markante Ausnahmen, darunter die uns bereits bekannte Reichenauer Aktion, welche zeigen, dass mehrere schriftgleiche Stücke desselben Ausstellers für verschiedene, unabhängige Empfänger von demselben Fälscher herrühren, also keineswegs in der Kanzlei des Ausstellers entstanden sind. Damit hat schon der Sickelsche Fundamentalsatz den ersten Stoß bekommen. Die nicht nur mögliche, sondern bereits erwiesene Tatsache genossenschaftlich-regionaler Fälschungsaktionen ist der erste Stein, an dem das vornehmste Postulat der Diplomatik, die Schriftvergleichung, zerschellt. Aber das Postulat wird ganz und gar wertlos, sobald wir über regionale Unternehmungen hinaus auch nur die Möglichkeit einer Fälschungsaktion größten Stils, einer universalen Aktion, zugeben müssen. Wie ja leicht einzusehen ist, wird im Falle einer universalen Unternehmung die Anfertigung von schriftgleichen Fälschungen in der Fälschungszentrale für beliebig viele unabhängige Empfänger ein leichtes, ja sogar die Regel sein.